Zum 5. Jahrestag der Ernennung von Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee gab es in Nigeria, Dänemark und Deutschland Seminare und Festmeetings. An den Stirnseiten der Veranstaltungsorten hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auf den Veranstaltungen, an denen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teilnahmen, hatten die Redner hervorgehoben, dass Genosse Kim Jong-un ein hervorragender Heerführer mit genialen militärischen Fähigkeiten und Qualitäten ist, den kein anderer Militärstratege in dieser Zeit übertreffen kann. Auf der Veranstaltung in Deutschland wurde eine Glückwunschadresse an Marschall Kim Jong-un angenommen.